Die Sozialistische Revolutionäre Partei Perus widmete Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un internationale Belobigungsurkunden. Eine Veranstaltung zu deren Übergabe fand am 6. Februar in Lima statt. Daran waren die Mitglieder der Führung der Sozialistischen Revolutionären Partei Perus, einschließlich des Generalsekretärs Victor Oliva Miguel und die Parteimitglieder, sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Peru und die Botschaftsangehörigen beteiligt. Der Generalsekretär überreichte dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVJK die internationalen Belobigungsurkunden für Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Darin hieß es, dass die Sozialistische Revolutionäre Partei Perus den hervorragenden Menschen von Baekdusan, Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die sich unvergängliche Verdienste um die Verstärkung und Entwicklung der Partei, den Sieg der sozialistischen Sache in der DVJK und die Erfüllung der antiimperialistischen souveränen Sache der Menschheit erworben haben, die internationalen Belobigungsurkunden verleihe.